Weltraum, SpaceX, NASA und Co. Problembeschreibung. Dieser Abschnitt handelt abermals von einem sehr futuristischen Thema, dem Weltraum. Es geht dabei nicht so sehr um die Speicherung unvernichtbarer Daten, sondern vielmehr um die Frage, wie man auf lange Strecken kommunizieren und trotzdem Informationen synchron halten kann. Licht, das schnellste Medium im gesamten Universum, stellt das zeitliche Limit für unsere Kommunikation dar. Von der Erde bis zum Mond braucht es circa eine Sekunde. Das ist nur eine kaum merkliche Verzögerung. Geht es aber um Distanzen zu anderen Planeten, reden wir bereits von Minuten und sogar Stunden. Geht es potenziell sogar darum, mit anderen Sternen zu kommunizieren, sind wir gleich bei Jahren. Wie verhindert man in einem solchen System, dass ein potenzieller Angreifer Informationen verändert oder dass Informationssysteme anfangen, asynchron zu laufen? Bis man das nämlich merkt und bis man darauf reagieren kann, ist schon wieder so viel Zeit vergangen, dass sich der Rückstand nur noch vergrößert. Die Lösungserklärung. Mit einer Blockchain könnten Informationen über Teilschritte auf extrem weiten Distanzen synchron gehalten werden, ohne dass man Angst haben muss, dass ein Angreifer am Weg dazwischen irgendetwas verändert. Der Weltraum als potenzielle Blockchain-Anwendung ist somit eine Kombination aus Kommunikation und unvernichtbaren Daten. Es gibt also nicht eine Hauptstation und viele Unterstationen, sondern vielmehr ein gleichberechtigtes Datennetzwerk. Falls du das grafisch in einem Kurzfilm dargestellt sehen willst, dann geh auf YouTube und suche nach Julian Hosp Mars Blockchain. So könnte Weltraumkommunikation auf lange Sicht aussehen. Herausforderungen. Stichwort könnte. Das gesamte Thema zu Weltraum steht wortwörtlich noch in den Sternen. Firmen wie SpaceX oder Organisationen wie die NASA müssen hier definitiv noch Fortschritte machen, bis potenzielle Anwendungen einer Blockchain im Weltraum überhaupt erst relevant werden. Deshalb Go Elon. Alternativmöglichkeiten. Wann immer eine zentrale Partei existiert, führt das über lange Distanzen zu massiven Defiziten in der Peripherie. Dies haben bereits die Römer vor einigen tausend Jahren festgestellt, als sie sich immer schwerer und schwerer taten, ihr riesengroßes Reich von Rom aus zu regieren. Kommunikationswege waren damals deutlich langsamer. Man könnte die Reisezeiten von damals mit der heutigen Situation vergleichen, um eine Vorstellung von den potenziellen Herausforderungen bei der Weltraumkommunikation zu bekommen. Die einzige Lösung damals bestand darin, den Verwaltungseinheiten mehr Autonomie zuzugestehen und sie dezentraler agieren zu lassen. Dann mussten sie nicht immer auf neue Befehle aus Rom warten, um handlungsfähig zu bleiben. Sollte unsere moderne Kommunikation ebenfalls an ihre zeitlichen Grenzen stoßen, so muss das abermals durch technologische Dezentralität gelöst werden. Praxisbeispiele. Zweifellos ist dies heute noch nicht wirklich relevant. Aber blicken wir bei diesem Thema ein bisschen nach vorne und denken wir darüber nach, wofür Blockchain nicht nur heute, sondern vielleicht erst in ein paar Jahrzehnten verwendet werden kann. Eventuell gibt es natürlich bis dorthin schon weitere alternative Technologien, welche die Blockchain überflüssig machen. Dazu später auch noch mehr. Ich finde es dennoch immer spannend, sich zu überlegen, was noch alles kommen könnte und was alles dafür erforderlich wäre. Gewinner antizipieren schlussendlich, Verlierer reagieren. Denk also immer wieder darüber nach, welche anderen Anwendungen eventuell relevant und innovativ sein könnten und tatsächlich von einer dezentralen Lösung profitieren würden. Hoffentlich hast du die entscheidende Idee, die die Welt dann für immer zum Positiven verändert.